Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suche. Der Biografie mit und von Visitor Avignon. Hallo ihr Lieben, hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu der zweiten Sendung des Dialekten-Podcasts mit eurem Ruben Vagabond. Es müsste jetzt eigentlich der 1.1.2010 sein, aber während ich das jetzt aufnehme, ist es ein Tag davor, also immer noch 2009 und dies ist der letzte Tag, also der 31.12. Und ich nehme das wieder vom Rande eines Waldes auf. Und zwar hatte ich die grandiose Idee, das Neujahr in meiner kleinen Hütte, also meinem Wochenendenhaus, zu verbringen. Nun, das Gute daran ist, ich bin ganz alleine. Das Blöde daran ist, ich bin ganz alleine. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin gestern, also am 30. am Nachmittag bin ich hier hingekommen. Und die meisten Menschen, die es hier gibt, normalerweise, also alle 4 bis 5 Nachbarn, gingen in die Stadt, um das Neujahr zu feiern. Also da bin ich quasi ganz alleine auf diesem riesigen Berg. Und das ist gut und beängstigend zur gleichen Zeit. Also ich bin gerade dabei, ein riesiges Feuer zu machen, da ich ein bisschen Laub und ein großer Baum von mir ist umgefallen wegen des Schnees, der hier vor ein paar Wochen gewütet hat. Ich habe das jetzt ganz klein gehackt und habe es jetzt verbrannt. Das Video dazu könnt ihr auf meinem Blog sehen. Also einfach auf rugenvagabund.blogspot.com gehen und euch das Video anschauen. Nun aber, ich würde gern ein kleines Thema, also über ein kleines Thema reden oder das kleine Thema mit euch besprechen. Und zwar, es geht um die Weltenordnung und um das Konzept Spontanität und vielleicht sogar um die Liebe. Und da fange ich gleich mit einem kleinen vierzeiligen Gedicht an, aber in Englisch. Also, hello people, you know, all men were born good, and it is the life itself and the society who makes them bad, ugly and angry. Do you agree? Also, ihr Lieben, ihr Bösen da draußen, wie gesagt, ich will über die Planung des Lebens reden. Jetzt stellt euch mal vor oder erinnert euch einfach mal, falls ihr mit dem Flugzeug geflogen seid, aus einem Flugzeug aus gesehen, sehen doch, also alles sieht so kariert aus. Diese kleinen karierten Felder der Landbesitzer, immer so schön geordnet, bunt oder weniger bunt. Man fragt sich geradezu, ob die Menschen, die das so machen, sich dessen überhaupt da unten bewusst sind. Denn man kann die ganze Welt, wirklich die ganze Welt, eine Zeit lang so ordnen, wie man eigentlich will. Das Leben an sich jedoch nicht. Es lässt sich nicht wirklich planen. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch. Also ich plane meistens, ich organisiere das Leben. Ich versuche alles zu beschriften, ich versuche alles seinem Sinn zu geben. Zwar tagtäglich. Neue Schubladen werden gebastelt. Also ich schachtle das Leben quasi, doch diese Pläne werden so oft vom Leben selbst auf den Kopf gestellt. Und das passt dann nicht mehr in unsere Schubladen, also auf jeden Fall in meine passt meistens nicht. Was tun nun? Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der ohne einen Plan lebt. Zumindest habe ich diese Vorstellung von den Menschen. Also ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die keinen Plan haben. Sogar die ziellosen Menschen, die sich dafür entscheiden, auf der Straße zu leben und was weiß ich, die haben einen Plan, denn das ist ein Plan an sich. Doch, habt ihr euch mal gefragt, wieso tun wir denn das alles? Fühlen wir uns denn unsicher, wenn wir nur leben, anstatt darüber großartig nachzudenken? Also mögen wir es, Pläne zu schmieden, zu organisieren und unsere Zeit somit auch teilweise zu verschwenden? Haben wir Angst, uns tatsächlich mal fallen zu lassen? Oder lassen wir uns vielleicht sogar fallen? Manchmal, ohne es zu wissen. Habt ihr euch schon mal sowas gefragt? Also ich frage mich das gerade jetzt, während ich in mein riesengroßes Feuer starre. Also wie auch immer. Obwohl wir alle Pläne und Vorstellungen vom Leben haben und Pläne schmieden, uns immer wieder aufs Neue etwas Neueres einfallen lassen, so sind die meisten von uns eigentlich recht planlos, oder? Denkt mal drüber nach. Ihr dürft es euch sogar gerne gestehen, wenn ihr wollt. Also ich auf jeden Fall bin gerade jetzt ein bisschen planlos. Ich frage mich, wieso habe ich mich nicht dazu entschieden, das Neujahr ganz alleine in dieser Waldhütte zu verbringen? Naja. Wäre es andersherum, so würden wir ja nie wirklich leben. Nur herumorganisieren, es gäbe nie die erfüllten und unerfüllten Träume und unsere Rasse würde wahrscheinlich ganz langweilig und ohne großes Aufsehen aussterben. Nun, ihr braucht nicht meiner Meinung zu sein, dies ist aber die meine. Das Leben an sich wäre so wie ein Mathematikbuch und irgendwann kämen wir auf die Seiten mit den Lösungen. Wollt ihr das? Und jetzt reden wir mal ganz kurz über das Konzept Spontanität. Kann man eigentlich ungeplant und spontan sein? Ich sage ja, mit ganz vielen Ausrufezeichen dahinter. Und ich will noch einen Satz aussprechen, der sich zwischen den Gedanken tummelt. Denn alle macht den Sonntagen. Leute, am Sonntag übernimmt das Leben meistens die Oberhand. Alle oder die meisten Pläne fallen je ins Wasser und werden durcheinander gewürfelt und man lebt, anstatt nur Geplantes auszuführen oder es sich vorzustellen oder zu organisieren und so weiter. Und vor dem bösen Montag, also kurz vor dem Schlafen gehen, schaltet unser Gehirn dann wieder auf Mathebuch und alles geht von vorne los. Na dann, liebe Menschen, ich sage bis Sonntag. Das zweite Thema heute, über das ich reden möchte, ist ein immer wieder zurückkehrendes Thema. Es geht um die Liebe. Also Liebe ist das zurückkehrende Thema, das Thema, das ich immer wieder behandeln werde. Denn Liebe ist was Großartiges. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass sobald wir einen Menschen lieben und dieser uns die Liebe erwidert, oh, das klingt so toll. Also, falls es soweit ist, dann stellt man sich nicht mehr die Frage, ob es die richtige Person ist, beziehungsweise der Richtige oder die Richtige. Oder man wird regelrecht von diesen Gedanken eingenommen und man wird quasi besessen und dann wird auch noch so kleine Bewegung unter die Lupe gelegt und auf die Waage gestellt, um herauszufinden, ist es der Richtige oder die Richtige. Was soll das überhaupt heißen, der Richtige? Die Richtige. Also die richtige Person, wie auch immer. Heißt es, dass es in der Zukunft nicht noch einen richtigeren Menschen geben könnte? Oder dass vielleicht jemand von früher noch richtiger hätte sein können als dieser Richtige, der uns heute begegnet ist? Naja, ich kann euch nur sagen, carpe diem. Also, ob alles in den Sternen steht, ich bezweifle es von meinem Standpunkt der Dinge aus, doch man sollte es hin und wieder riskieren. Man sollte lieben. Die oder der Richtige, die kommen und die gehen. Na und? Das Leben doch auch. Hat man Glück, so erlebt man vielleicht 80 Jahre. Das heißt 80 mal Frühling, 80 mal Sommer, 80 Mal Herbst und 80 Mal Winter, wenn man Glück hat. Also, liebe Menschen da draußen oder ihr Bösen von mir aus, geht raus, geht in die Welt, geht aus euch selbst raus, tut was, bewegt was, handelt, denn Handeln ist angesagt. Oder wollt ihr euren 34. Sommer damit verbringen, über die vergangenen 33 nachzudenken, diese zu analysieren, sich zu fragen, oh, hätte ich das machen sollen oder ah, wieso habe ich das nicht gemacht? Nun, es klappt nicht immer alles, was man sich vornimmt. Das wissen die meisten von euch, insbesondere heute. Denn heute ist der erste Tag vom Rest eures Lebens. Das heißt, heute ist dieser Tag. Erinnert euch, gestern Abend oder vielleicht vorgestern, dann habt ihr euch vorgenommen, für dieses Jahr das zu tun, damit aufzuhören, das anzufangen oder wie auch immer. Also wie gesagt, nicht alles, was man sich vornimmt, klappt. Enttäuschungen wird man viel erleben, enttäuscht wird man aber nicht wirklich, außer man enttäuscht sich selbst. Nun, noch ganz kurz zu dem richtigen oder den richtigen Menschen. Also ich will noch kurz was sagen, und zwar jeder Mensch ist, wird oder war der Richtige für jemanden, und wenn es auch nur eine ganz kurze Zeit lang war. Stellt euch jetzt mal eure Ex oder eurem Ex, also wie auch immer, Ex-Freund, Ex-Freundin. Ihr habt mit denen eine Zeit lang verbracht. Nun ist es nicht mehr so schön. Ihr habt euch auseinandergelebt oder irgendwas ist passiert. Doch für eine Zeit lang, und wenn es nur ein Tag gewesen ist, war dieser Mensch der richtige Mensch für euch. Und ohne den wärt ihr jetzt nicht, wo ihr gerade seid. Also, irgendwann wird der Mensch kommen, der euch bis ans Lebensende begleitet. Oder auch nicht. Das seht ihr dann. Aber wirklich die falschen Menschen gibt's nicht. Und ich spreche jetzt über diese normalen Beziehungen und alles. Also, ich will jetzt nicht weiter ausschwafeln. Ich verbleibe hier aus quasi Sarajevo, also in der Nähe. Und zwar mit den Worten, es lohnt sich, das Leben zu leben, liebt, genießt eure Sonntage, diese schönen Sonntage. Naja, Servus, euer Ruben Vagabund.